herzliches Digger, liebe Freundinnen. Hier sind KJ und Jay mit Beauty What Else. Hallo, Carla Brise. Hallo, Jonas Hagel. Wie Was? Geht's dir? Oh, mir geht's super. Wie geht's dir? Ach, sehr gut. Auch gerade erst aufgestanden? Nee, ich habe schon einiges erlebt heute, aber dazu später. Dazu später mehr. Was ist denn unser Thema heute, Carla? Wie du gerade sagtest, Beauty, ne? Ja, Beauty. You are beautiful, aber no matter what they say. Oh, danke. Gerne, habe ich mir gerade für dich ausgedacht. Ja, ich kriege hier echt selten Komplimente von dir, aber wenn, dann sind die immer besonders schön. Danke. Was hältst du davon, mit einer Runde Wer bin ich einzusteigen? Ich halte diese Idee für eine ganz wunderbare. Okay, dann brauchen wir jetzt vielleicht einmal kurz 20 Sekunden Bedenkzeit, ja? Ja, wie weit kennst du dich literarisch aus? Ich würde eher von weniger ausgehen. Okay. Schade, sonst hätte ich einen guten. Aber dann lieber nicht. Dann nehme ich lieber was eher Banaleres. Mehr so aus dem so populären Fernsehen. Ja? Ist das mehr so dein Milieu? Ja, RTL, Sat 1, Kabel 1. Da bin ich zu Hause. Ne? Okay. Ja, dann habe ich was. Okay, ich habe auch was. Du darfst anfangen. Okay. Bin ich aus dem Fernsehen? Ja. Aus dem Privatfernsehen? Okay, keine Ahnung. Nö. Okay, du bist dran. Aber beleg dich da nicht fest, ich weiß es nicht. Okay, alles klar. Bin ich eine real existierende Person? Das ist korrekt. Bin ich männlich? Ja. Kenne ich mich persönlich? Nein. Oh. Bin ich eine Frau? Ja. Bin ich Moderatorin? Nein. Kenne ich mich aus dem Fernsehen? Ja. Singe ich? Nein. Oh, schade. Singe ich? nee. Ich bin dran, ne? Ja, warte, ich war eine Frau, oder? Ja. Okay. Bin ich Moderator? Ja. Oh. Das stellt mich natürlich vor ein Problem. Mir fallen keine männlichen Moderatoren ein. Das kann es ja wohl nicht sein. Oh, bin ich Joko oder Klaas? Nein, durchaus nicht. Okay, aber ja, die beiden sind mir schon eingefallen. Das ist ein Anfang. Irgendwie ist dein Ton zwischendurch weg. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder du redest nicht. Ja, das. Aber du musst mehr reden, damit nicht so viele lange Lücken entstehen, die du rausschneiden musst. Das ist kein Problem mehr. Okay, dann lass dir ruhig Bedenkzeit. Ja. Und? Bin ich gern gesehener Talkshow-Gast? Nö. Also ich habe dich noch nie gern in einer Talkshow gesehen. Nein, ich habe dich noch nie in einer Talkshow gesehen. Okay. Bin ich Jan Böhmermann? Nein. Mehr männliche Moderatoren kenne ich nicht. Doch, natürlich. Echt? Ja. Oh Mann. Dann ratet du jetzt mal weiter. Was macht man denn noch so im Fernsehen? Vielleicht musst du nochmal weiter fragen, so, wo du so herkommst. Also so aus welchem Bereich vielleicht. Bin ich durchs Fernsehen bekannt geworden? Ja. Bin ich dabei gut weggekommen? Was soll das heißen? Naja, war mein Weg ins Fernsehen eher so Dschungelcamp Obwohl, nee, da kommt man ja erst hin, wenn man schon, sagen wir, war mein Weg ins Fernsehen mehr so Frauentausch oder mehr so Wetten, dass? Also gut wegkommen wäre dann Wetten, dass. Die Frage kann ich nicht beantworten. Und wenn, dann würdest du mich hinterher hauen. Also ich sag lieber nichts dazu. Ich hau dich doch nicht. Nein. Stell eine andere Frage. Die ist, kann ich nicht beantworten. Okay. Oh Jan, kannst du bitte ein bisschen weniger Redepausen machen? Das dauert sonst ewig. Hast du Stress oder was? Ja, wenn wir auf 60 Minuten kommen wollen und du nochmal so 3 Minuten überlegst, was du fragst, dann ja, dann habe ich Stress. Okay. Bin ich aus Deutschland? Ja. Bin ich aus Norddeutschland? Ja. Bin ich aus Hamburg? Nein. Moderiere ich aktuell etwas im Fernsehen? Ich glaube schon. Bin ich über 50 oder... bin ich über 50? Ja. Moderiere ich eine Sendung, in der es um Wissen geht? Nein. Da bist du. Bin ich It-Girl? Was heißt It-Girl? Bekannt, weil ich bekannt bin. Nein. Also ich weiß nicht, ob ich glaube, du hast am Anfang was falsch verstanden oder du hast nicht genug gefragt. Auf jeden Fall musst du mehr Grundlegendes hinterfragen, würde ich sagen. Okay, du bist dran. Ich gebe dir ein paar Tipps, damit es nicht so lange dauert. Ich hoffe, ja. Das ist okay. Mhm. Bin ich nicht Günther Jauch? Ja. Moderiere ich eine Sendung, die lustig anzuschauen ist? Eher nicht. Toll. Warte, ich guck mal kurz in den Wikipedia-Artikel. Aber bestimmt kenne ich den gar nicht. Ich habe, glaube ich, schon alle Moderatoren genannt, die ich kenne. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass du den kennst. Okay, ich weiß jetzt Bescheid, was er macht. Also, aber warte, ich bin im Fernsehen zu sehen, ja? Ja. Regelmäßig? Nein. Also, was heißt regelmäßig? Ja, wöchentlich, täglich. Nein. Achso, du bist. Moderiere ich eine Sendung, die etwas mit einem Kampf zu tun hat? Also so, wo Leute gegeneinander antreten? Nein. Mann! Wobei es aber nur jetzt, ne? Mhm. Du hast es schon gemacht, würde ich sagen. Also doch, bestimmt. Ich habe es schon gemacht. Du hast es schon mal gemacht, aber im Moment nicht. Was habe ich schon mal gemacht? Eine Sendung, in der Menschen gegeneinander antreten. Ja, und ich habe das schon mal gemacht. Ja, aber im Moment nicht. Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, du moderierst gerade keine Sendung, in der Menschen gegeneinander antreten. Ach so. Aber du hast es schon mal gemacht. Ah, ich verstehe. Ja. Bin ich aus der Politik bekannt? Jonas, nein! Bist du nicht. Wieso jetzt diese Entrüstung? Tja, frag dich mal, wieso. Gut. Bin ich Stefan Raab? Nein. Oh, kacke, mir fällt echt niemand anders mehr ein. Ich google mal männliche deutsche... Bin ich deutsch? Nein, weiß ich nicht. Weißt ich google du mal nicht. Männliche Moderatoren. Aber das ist ja schon ein bisschen geschummelt auch. Aber wenn ich die nicht kenne? Die kennst du aber. Okay, dann google ich nicht. Es gibt auch noch einen anderen, den du eigentlich schon lange hättest sagen müssen, aber nicht gesagt hast. Also, ja. Yeah, go. Bin ich Schauspielerin? Nein. Oh Mann. Es tut mir leid. Du fragst voll in die falsche Richtung. Ja, sorry. Vielleicht frag mal ganz, ganz grundlegend. Ja, aber du bist dran. Moderiere ich die Tagesschau? Nein. Bin ich ein Mensch? Ja. Cool. Was soll man denn jetzt Grundlegendes fragen? So, das ist schon mal eine gute Frage. So, weiter. Bin ich echt? Nein. Wow. Mhm. Cool, du bist. Also ich moderiere keine Sendung, die mit Wissen zu tun hat und auch nichts, wo man gegeneinander antritt. Habe ich aber schon mal. Ja. Ja, es gibt noch Thomas Gottschalk. Der ist es auch nicht. Aber das ist der, den ich meinte, als ich sagte, das wäre einer, den du schon lange hättest sagen müssen. Ja, den hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf, aber ich dachte, das kann nicht sein. Ach so. Gut. Bin ich in Filmen? Nein. Okay. Verdammt. Bin ich Jörg Pilawa? Nein. Heißt der Jörg mit Vornamen? Ja. Gut. Bin ich... Ach nein, ich bin ja... Hä, was gibt es denn sonst im Fernsehen, was nicht regelmäßig ist? Das ist jetzt auch echt schwierig. Ja, anscheinend. Ich dachte, das wäre nicht so schwierig. Bin ich eine gezeichnete Figur? Nein. Ich bin über 50. Mhm. Männlich. Bin ich attraktiv? Für manche sicherlich. Oh, findest du mich attraktiv? Nee. Okay. Ist Fernsehen mein primäres Verbreitungsmedium? Ja. Und ich bin eine Figur in einer Fernsehproduktion. Ja. Für Kinder? Nee. Jetzt bin ich schon wieder dran. Ja. Trage ich eine Brille? Manchmal, glaube ich. Doch, ja. Sieht das jetzt ja? Ja. Bin ich auch über 60? Ja. Über 70? Ja. Über 80? Nein. Also über 70? Ja. Hä? Bist du dir sicher, dass ich den kenne? Ziemlich. Oh Mann. Diese Fernsehsendung, in der ich vorkomme, ist die geistig aufwendig? Nein. Mhm. Ich weiß echt nicht. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich habe keine Ahnung. Gar nicht. Also früher gab's halt immer so im ZDF Wetten, dass. Und dann gab's noch so eine andere Sendung, die es, glaube ich, immer nicht ganz damit aufnehmen konnte. Wetten, dass nicht? Genau die. Ich kenne nur TV Total. Nee, das ist auch so eine Samstagabendsendung. Auch so. Wer wird Millionär? Nee. DSDS. Nein. Ich habe keine Ahnung, was am Samstagabend vor 10 Jahren im Fernsehen lief. Wieso denn nicht? Ich guck nicht so viel Fernsehen. Aber bestimmt, wenn du das sagst, dann kenne ich das auch. Aber es fällt mir nicht ein. Aber deine Person kennst du ganz sicher. Mhm. Du kennst deine Person auch. Okay, jetzt ein ganz großer Tipp, glaube ich. Mhm. Der hat auch mal Wetten, dass gemacht. Keine Ahnung. Markus Lanz. Nee, der ist doch nicht über 70. Ja, ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung. Okay. Und du weißt nicht, ob meine Sendung im Öffentlich-Rechtlichen läuft oder nicht? Ich könnte es kurz herausfinden. Ich glaube, im Öffentlich-Rechtlichen bestimmt. In einer Serie? Ja. Aha. Eine mit eher viel oder eher wenig Folgen? Wenig. Und ist öffentlich. Aus Deutschland? Ja. Jennifer. Ja! Sehr gut. Wow. Cool. Ich fand's ganz kreativ. Ich dachte, du hättest es schneller. Nee, da kommt man nicht so leicht drauf, glaube ich. Okay. Oder ich bin einfach doof. Eigentlich müssen wir jetzt auch noch kurz erzählen, wer Jennifer ist. Dann erzähl doch mal, wer Jennifer ist. Du hast sie dir ja schließlich auch ausgesucht. Aber du kennst sie so viel besser als ich. Meinst du? Ja. Okay. Also, Jennifer. Jennifer ist eine Nicht-Friseurin, die aber so die meiste Zeit in so einem Salon arbeitet. Aber sie hatte eigentlich keinen Bock drauf. In Neu-Wulmsdorf übrigens. Also sie hatte eigentlich keinen Bock drauf und deswegen versucht sie halt die ganze Zeit ein paar andere Sachen. Ist ganz witzig. Ja. Ja, sie hat doch eine sehr coole Oma. Auf jeden Fall, ja. Und Container Ingo ist auch definitiv ein Highlight der zweiten Staffel. Ja, würde ich auch sagen. Oh, und die Serie heißt Sehnsucht nach was Besseres. Falls jetzt jemand Lust hat, das zu schauen. Lohnt sich durchaus. Definitiv. Empfehlung so, ist raus. Jetzt noch die Frage, wer ich bin. Ja, das müsste man dann nochmal rausfinden an deiner Stelle. Ja, aber wenn ich den nicht kenne. Kennst du. Jeder andere weiß bestimmt schon lange, wer gemeint ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, also mit meinem letzten Tipp ist es wirklich sehr einfach. Also vor Thomas Gottschalk. Ja, ich glaube sogar direkt davor. Ja, also ich kenne das nur mit Thomas Gottschalk. Da habe ich das früher geguckt, als ich klein war. Und dann hat er irgendwann aufgehört und dann hat es doch Markus Lanz irgendwann so. Nein, das hat er auch gemacht, lange bevor du geboren wurdest. Ja, wie soll ich den dann kennen? Allgemeinwissen. Oh Jan, kannst du es bitte auflesen? Ich habe keine Ahnung. Soll ich es googeln? Nee, ich sag's dir. Sag's mir. Frank Elstner. Alles klar. Alles klar. Kenne ich nicht, aber... Natürlich kennst du den. Woher soll ich den denn kennen, wenn der das lang vor meiner Geburt gemacht hat? Ja, weil er danach Verstehen Sie Spaß gemacht hat. Und irgendwie sowieso einfach einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands ist. Und wenn, dann bestimmt nicht sowas wie Verstehen Sie Spaß. Ja, da läuft auch nicht so gute Musik, ist ja wahr. Aber trotzdem, den kennst du. Wenn du ihn siehst, erkennst du ihn bestimmt auch. Ich google kurz, wie er aussieht, ja? Ja. Ah, hab ich noch nie gesehen. Das glaube ich dir nicht. Kenn ich nicht. Fahren wir fort? Glaube ich nicht. Können wir fortfahren? Ja, bitte. Okay. Okay. Also, dann jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema der Folge. Beauty, you are beautiful, no matter what they say. Mhm. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Mit einer Frage. Was ist eigentlich Beauty? Hast du dazu was zu sagen, Carla? Habe ich nichts zu sagen, aber du anscheinend? Nee, ich habe dazu auch nichts zu sagen. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Aber gut, dass wir es mal angesprochen haben. Vielleicht, wenn ein Hörer dazu was zu sagen hat, schreibt's gerne in die Kommentare. Wir freuen uns. Auf unserer coolen Internetseite kj-und-j.ga. Oder auch auf iTunes. Aber wir sind gar nicht auf iTunes. Ha, Pech gehabt. Jonas, was für ein Platz hat Beauty in deinem Leben? Ah, Beauty hat auf jeden Fall einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Mhm, sieht man ja auch direkt. Denke ich nämlich auch. Ich schaue. Also wer Jonas mal gesehen hat, der merkt es auch sofort. Da steckt einiges hinter. Bin ich nämlich auch ganz hinter dieser Aussage. Ja, ich schaue mich gerne im Spiegel an auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, Beauty ist auf jeden Fall eigentlich so mein Leben. Das ist, woran ich täglich arbeite, was irgendwie auch so mein Ziel ist, was ich erreichen möchte. Das möchtest du erreichen? Bist du noch nicht zufrieden mit dem, was du an Beauty jetzt so hast? Nee, eigentlich nicht. Also schon, aber auch nicht, weil es geht halt immer, es geht immer noch mehr Beauty zu haben auch. Okay, ja. Naja, und man sollte sich auch nicht so gehen lassen, denke ich. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, da immer weiter dran zu arbeiten noch. Ist auch dann wichtig, dass man vielleicht einfach mal eine neue Art, sich zu rasieren, ausprobiert. Oder? Was meinst du? Das ist auch eine Idee, aber das hat ja jetzt nicht direkt was mit Beauty so zu tun, weil das sieht man ja nicht unbedingt. Aber vielleicht für das Gefühl. Fürs Gefühl, ja. Genau. Soll ich dazu jetzt gleich mal was sagen? Oder? Ja, sag ruhig. Okay. Ja, ich habe vor 2 Tagen eine neue Art des Rasierens ausprobiert. Eine neue Art der Gesichtsrasur. Und zwar nicht mit einem üblichen Mehrwegrasierer, sondern mit einem Rasierhobel. Weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Ich kannte es nicht, aber jetzt kenne ich es. Es ist so ein Stab. Da tut man oben eine Rasierklinge rein. Also wie man sie so kennt. Rasierklinge in klassischer Form. Legt man da rein. Dann macht man das zu. Dann kann man sich damit rasieren. Wie halt so mit einem Rasierer. Sowas habe ich übrigens auch in Bio, um Pflanzen zu sezieren. Genau so ein Ding ist das. Ja, das kann man so da reinsetzen und sich dann damit ganz normal rasieren. Meine Erfahrung damit war jetzt mittelpositiv. Also ich finde, für die Wangen ist es einfacher, sich damit zu rasieren und auch angenehmer, es zieht weniger. Allerdings ist die Verletzungsgefahr auch deutlich höher und das habe ich dann auch gemerkt. Hast du dich geschnitten? Ich habe mich geschnitten. Und Ha. also halt genau an den schwierigen Stellen, ne? Eins ist so da an der Kieferkante gewesen, was halt auch immer eine schwierige Stelle zum Rasieren ist, aber jetzt damit dann halt besonders gefährlich auch. Und das andere war am Nasenflügel, wobei ich mich da auch ein bisschen dumm angestellt habe, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem muss man auch dazu sagen, mit einem normalen Rasierer wäre das nicht passiert. Und jetzt ist vorbei mit deiner Beauty. Dort, das verheilt ja, das verheilt ja. Keine Sorge. Nee, aber mit dem Rasierhobel ist es jetzt wohl vorbei. Bin ich kein Fan von geworden, leider. Wie schade. Nicht wahr? So, jetzt mal zu dir. Wie sieht's bei dir aus mit Beauty? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da jetzt zu sagen soll, ne? Ich stehe morgens auf, dusche mich, dann ziehe ich mich noch an. Meistens und dann gehe ich so los. Das ist so deine Beauty-Routine. Ja, das. Und wichtig ist mir aber auch die Mittagsroutine, dass man mittags einfach nochmal einen prüfenden Blick in den Spiegel wirft und dann Ah einfach ja. guckt, ob noch alles so aussieht wie morgens, ne? Ob man da gut dabei ist. Hast du eine bestimmte Strategie dabei, deine Klamotten auszuwählen? Nö, ich gucke meistens nach der Außentemperatur, ne? Oh, das ist Oh. tatsächlich eine sinnvolle Idee. Ja, weil weißt du, wenn es wärmer ist, dann ziehe ich immer eher ein T-Shirt an und wenn es. Oh, das ist mein Telefon. Und wenn es kalt ist, dann eher ein Pulli. Vielleicht. Von dir weiß ich zufällig, dass du auch nicht so das System hast beim Klamotten auswählen. Wie läuft das bei dir ab? Bei mir läuft es so ab, ich hab halt Hosen und T-Shirts hauptsächlich so. Ach, tatsächlich. Das ist so die Grundausstattung, würde ich sagen. Und bei der Länge der Hose schaue ich auf jeden Fall auf die Jahreszeit. Also Aber es auch nicht unbedingt, ne? Du bist ja auch eher Aber, härter am Nehmen. Du trägst auch mal, wenn es kalt ist, eine kurze Hose. ne, deswegen, ich sage ja gerade ausdrücklich nicht, ich schaue nicht aufs Wetter, sondern auf die Ach so, ja. Jahreszeit. Ich Ja, fordere okay. den Sommer auch durchaus gerne mal heraus. Also im Sommer dann natürlich kurze Hosen, im Winter eher lange Hosen. Außer natürlich zu besonderen Anlässen kann man dann auch mal eine lange Hose im Sommer tragen, das lässt sich dann auch regeln. Und dann schaue ich eigentlich hauptsächlich auf die Farbkombi so. Also, Ja, und wichtig ist, dass es sich richtig schön beißt und richtig grell in den Augen ist, ne? das ist jetzt wirklich eine gemeine Aussage von dir. Nein, natürlich nicht. Also wirklich, das verbitte ich mir. Kannst du bitte damit aufhören? Sonst habe ich hier bald gar keinen Bock mehr und leg auf oder so. Entschuldige. Ja, also das muss ich halt echt nicht haben, ne? Nee, also grün ist auf jeden Fall so ein Favorite bei mir. Aber ich würde halt eher nicht zu einer grünen Hose auch ein grünes T-Shirt tragen. Nee, das geht nicht. Aber zur grünen Hose ein gelbes T-Shirt und eine rote und eine orangene Socke, das ist schon wieder okay. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, das auszuführen. Aber, aber grundsätzlich an sich ist es in Ordnung. Ich meine, Statement-Socken sind eh eine gute Sache. Auch. Mhm. Ja. Wie hältst du es mit Socken? Was ist so da? Zieh ich an. Ziehst du an? Hast du? Heute habe ich pinke Socken mit gelben Bananen drauf an und ich finde die ziemlich hässlich, aber die waren in so einem Paket mit dabei, wo auch ganz hübsche bei waren und dann muss man manchmal auch die hässlichen anziehen, wenn die hübschen weg sind. Ah, ich finde eigentlich pink mit gelben Bananen hört sich ganz nett an auch. Ja. Ja, ich habe auch schon echt ein paar positive Rückmeldungen dafür bekommen, aber. Ja, Mensch. Mich selbst überzeugt es leider nicht. Ja, so. Das ist ja eigentlich auch egal. Es geht ja darum, was die anderen sagen. Ach, so ist das. Ja, dann tut mir das leid. Dann würde ich dir ab jetzt häufiger tragen. Da würde ich dich sonst jetzt auch drum bitten, dass du das mal zurücknimmst. Ja. Dass die hässlich sind. Tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Wenn die Öffentlichkeit zurückmeldet, dass das gut so ist, dann werde ich das natürlich weitermachen. Bitte. Ich habe auch pinke Socken tatsächlich. Mit Dromedaren drauf. Die trage ich sehr gerne. Mhm. Ja, wie ist das so bei dir? Trägst du kurze Sachen auch? Also wie kurze Sachen? Kurze Hosen zum Beispiel. Kurze Hosen? Ja. Oh Gott, nein. Nein? Ah, dann sind so Sneakersocken bei dir auch kein Problem. Kein Doch. Issue. Natürlich habe ich, wie das auch überall in ist, so Hosen, die nicht bis ganz nach unten gehen, sondern über dem Knöchel schon aufhören. Und da muss man halt so Sneakersocken zu tragen. Und man kriegt auch immer scheißkalte Füße, also ich zumindest. Und das nervt mich total. Aber es gibt leider im Moment, weil das in ist, keine Hosen, die bis nach unten gehen. Und wenn die bis nach unten gehen, dann haben die überall unten, sind die dann so vorne am Bein so irgendwie aufgeschnitten und ausgefranst oder hinten oder so. Mhm. Und ich finde, da friert man einfach. Ich finde das nicht schön. Nee, das klingt echt nicht schön. Ja. Muss ich dir dann auch zustimmen. Okay. Ja, komm. Ja, sonst schminkst du dich? Nee, eher nicht. Also zu Halloween würde ich das machen, aber sonst nicht. Du? Nö, auch eher nicht. Cool. Da haben wir ja was gemeinsam auch. Ja. Und vor allem nicht so viel, was wir über Beauty erzählen könnten. Aber schön, dass wir trotzdem mal drüber reden. Ja, auf jeden Fall haben wir dann auch was gesagt, auf jeden Fall. Da weiß man dann auch mehr über uns. Ja. Gut, dass wir dann noch ein paar Bilder von uns auf der Website haben, weil sonst würde sich uns jeder jetzt ganz verrückt vorstellen. Ja, und in echt sehen wir halt echt gar nicht so schlecht aus. Wenn man da jetzt mal nochmal einen Blick drauf werfen möchte. Also, 4/8 von uns sehen nicht so schlecht aus. Ah ja. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Okay. Das ist okay. Aber ich sehe auf jeden Fall vollständig gut aus. Ja, das kann ich bestätigen. Nein, kann ich nicht. Das heißt, dass ich nicht gut aussehe. Nein, wir sind beide ganz hübsche Personen auch, ne? Auch zu 100% würde ich sagen. Ja. Ja, man muss auch mal aufs Ganze gehen. Okay, suchen wir uns noch ein neues Thema. Ich glaube, also ich weiß nicht, Beauty ist nett, aber können wir unseren Hörern da noch was mit auf den Weg geben? Ja, natürlich, wir haben doch noch ganz viel hier zu sagen. Echt? Was hast du noch zu sagen? Hey, guck doch mal auf die Liste. Wow. Wir haben zum Beispiel deine Zahnhygiene. Wie hältst du es mit der Zahnhygiene? Zahnhygiene? Ja, ich putze Zähne morgens und abends und selbst? Ebenso. Putzt du sie auch öfter mal? Also zum Beispiel mittags, ist das bei dir auch manchmal so eine Sache? Nein, eigentlich nie. Aber wenn ich abends vergessen habe, Zähne zu putzen und einfach eingeschlafen bin, dann putze ich morgens zweimal. Wegen der Sicherheit. Ah, verstehe. Ja. Ja, ich putze mir manchmal mittags auch die Zähne, wenn ich einen Mittagsschlaf gemacht habe. Aber ich finde, das ist dann, weiß nicht, es fühlt sich so eklig an im Mund. Weißt du, was ich meine? Das ist gut zu wissen auch. Ja, dass man das dann auch mal einplant, wenn man mal dabei ist, wenn du einen Mittagsschlaf machst. Dass man weiß, dass es dann nicht vorbei ist, wenn du aufwachst, sondern dass da noch Zähne geputzt werden müssen. So war das jetzt nicht gemeint, aber grundsätzlich hast du recht. Jonas, eine Frage. Welches Lippenpflegeprodukt hat dich zuletzt total vom Hocker gehauen? Also jetzt im Winter hatte ich durchaus Probleme mit trockenen Lippen. Ah, oh, ja, Mensch, ist doof. Und da bin ich dann letztlich auf ein Naturpflegeprodukt gekommen von Alvert. Oh. Ja, so ein Nett. Lippenpflegestift halt. Ja, kenne ich, finde ich Kennst du? gut. Der hat auch Chai geschmeckt. Zum Thema Beauty. Ja. Heute Morgen habe ich ausprobiert, so ein, naja, das ist so vom Body Shop und ich wusste nicht genau, was es ist, aber es fühlt sich an wie so Sand und dann dachte ich, das ist bestimmt so ein Peeling. Und dann habe ich das heute Morgen einfach mal benutzt und dann habe ich noch dazu die Creme vom Body Shop benutzt, so Kokos. Und danach war meine Haut richtig weich. Und ich glaube, das ist so ein Peeling. Und ich fand es ganz cool. Ah, super cool. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht auch mal ein Peeling verwenden sollte. Ja, Ob das definitiv. gut ist. Wobei meine Haut im Moment tatsächlich, also ich Das habe wird das, gut sein für dich. ja, weiß ich nicht. Im Moment ist meine Haut tatsächlich eh ganz in Ordnung. Ich glaube, Echt? das hängt halt auch so mit Sommer, Winter zusammen und jetzt, wo es halt wärmer ist, geht es der Haut auch wieder gut. Aber ich weiß nicht. An sich sieht sie vielleicht so aus, als könnte sie auch mal ein Peeling vertragen. Ja. Also dieses Body Shop Peeling Produkt, wie heißt das genau? Kannst du das empfehlen? Kann ich empfehlen? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist irgendwas mit Kokos. Und ich glaube, es Okay. heißt Body Scrub oder sowas. Oder Okay. Body Rub. Ich weiß es Rob. nicht. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, das ist so braun, so Kokos. Naja. Hatten wir hier zu Hause stehen? Hatten wir hier gerade zu Hause stehen und dann habe ich das mal ganz einfach. Verstehe. Oh, Thema Haare. Ja. Ich plane morgen meine Haare, nein, übermorgen meine Haare erstmal zu blondieren und dann mit Verlauf pink, rosa, lila zu machen. Boah, super cool. Also jetzt Ne? nicht mehr blau, sondern Pink, rosa, lila. pink, rosa, Aber lila. genau, aber wir wissen noch nicht, ob wir. Also ich mache das mit einer Freundin zusammen, ob wir jetzt die ganzen Haare oder nur ein paar Strähnen oder so. Muss erst mal schauen, was das dann ist. Ja, muss man dann mal sehen. Oh, und noch zum Thema Beauty. Oh, mir fallen so viele gute Sachen ein. Als ich gerade eben in der Uni im Seminar saß, da hat meine Sitznachbarin einfach erstmal ist sie zu spät gekommen und dann hat sie erstmal ihr Schminktäschchen rausgeholt und hat erstmal einen Stift benutzt, dann hat sie ihre Bürste rausgeholt, hat erstmal ihre Haare gekämmt, dann hat sie sich noch frisiert. Und dann hat sie noch überlegt, auch noch ihre Nägel zu schneiden, aber ich fand, das geht dann echt zu weit. Nee, Nägel schneiden in der Öffentlichkeit finde ich ist auch nicht so nett. Schöne Grüße an Nani an dieser Stelle. Nee, da fliegen ja die Nägel dann auch rum und so, das ist ja nicht so cool. Ja, Also. meine Austauschschülerin hat sich im Ausschuss, als wir auf dem Weg zur Schule waren, hat sie einfach mal angefangen, sich ihre Fußnägel zu schneiden. Das fand ich auch etwas befremdlich. Ja, aber vielleicht damit ihre Socken nicht kaputt gehen. Weil das ist ja wirklich auch eine wichtige Sache, wenn man nicht will, dass die Socken so schnell Löcher kriegen, dann muss man darauf achten, dass die Fußnägel nicht so lang werden. Ja, ich fand es sehr befremdlich. Das habe ich vorher noch nie, dass jemand das macht. Vor allem könnte ich das auch nicht im Auto. Da würde ich mir die ganze Zeit in die Zehen schneiden, glaube ich. Ja, ich bin da nicht so zimperlich eigentlich. Schneidest du dir ab und zu mal in die Zehen? Nö, aber Oder ich wie? glaube, ich weiß nicht, ich glaube, meine Zehen sind doch recht robust, so dass mich das nicht so stören würde. Also, aber Okay. doch, doch, manchmal passiert mir das sogar, aber nicht so, dass es blutet, sondern nur so Gut. angekratzt. Okay. Ja, wenn es so um Robustheit geht, kann ich da mir leider gar nicht mitreden. Es ist kompliziert. Sowieso. Wie hältst du es so mit Achselhygiene? Benutzt du ein Deodorant? Muss ich das erzählen? Weiß nicht, wie du willst. Ja, ich benutze schon Deo, Maya. Nur Deo oder auch Antitranspirant? Was heißt das? Also Deo ist was den Geruch nur quasi unterbindet und Antitranspirant verhindert, dass du schwitzt. Keine Ahnung. Ah, okay. Sehr gut. Ja. Ich möchte es bei dir eigentlich auch gar nicht wissen, aber ich gehe davon aus, dass du Deo benutzt. Ja, schon. Ja, ich weiß sogar, dass du Deo benutzt, weil ich habe dir gesagt, dass es gut riecht, ne? Ja, aber ich benutze das nicht mehr. Nein, wieso? Nee, weil es ist relativ teuer. Es ist halt ein Antitranspirant und ich habe es nur deswegen gekauft, weil es ein Ah, okay. Antitranspirant ist, aber ohne Aluminium. Verstehe. Aber es funktioniert halt fast gar nicht. Und Ja, das deswegen ist immer benutze ich das jetzt, Problem, wenn es ohne Aluminium ist. ja, und deswegen benutze ich jetzt einfach nur Deo, weil es viel günstiger ist. Okay. Ja. Ja, spannend, mal drüber zu reden, ne? Nicht wahr? Ja. Worauf achtest du so, wenn du dein Duschgel oder Shampoo kaufst? Oh, ich nehme einfach immer pH-neutral. So, ne? Dass das auch möglichst mild ist. Achtest du auch darauf, dass kein Parfüm drin ist, oder ist das Ja. nur der pH-Wert? Habe das Gefühl, das kommt hier gerade ein bisschen zum Stehen. Ja, ich weiß nicht. Wir können vielleicht über was anderes reden. Aber noch eine letzte Frage. Ja. Ist das auf deinem Kopf Haar oder Frisur? Ich würde es eher als Haar bezeichnen. Und du so? Weiß ich nicht, was sind so die Kriterien? Weiß ich auch nicht. Also, baust du deine Haare nach einem Bild in deinem Kopf, wie es aussehen soll? Vielleicht so. Also, Naja, ich kämme sie, ich ziehe einen Scheitel. siehst du den Scheitel immer an der gleichen Stelle? Nee. Okay. Dann ist Frisur. Nee, dann würde ich sagen, es ist eher keine Frisur. Aber Oh! weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte eine Frisur. Vielleicht hast du auch eine Frisur. Es ist eigentlich auch witzig, dass wir uns die Frage aufschreiben, ohne vorher zu überlegen, was eigentlich was ist. Aber ich hätte so gerne eine Frisur. Ja, dann sagen wir jetzt einfach, dass du eine Frisur hast. Danke. Okay. Jetzt schließen wir das Thema ab. Ja. Oh, darf ich was erzählen, was mir heute passiert ist? Ich habe mich super schlecht gefühlt und ich glaube, ich hätte mich überhaupt nicht schlecht fühlen müssen, aber ich habe mich so schlecht gefühlt. Erzähl. Ich war am Bahnhof und wollte nach Hause fahren und dann war da eine Mutter mit einem kleinen Kind an der Hand und die sind mit mir zum gleichen Eingang zur Bahn gegangen und dann habe ich auf den Knopf gedrückt, dass die Türen aufgehen und bin halt reingegangen. Und in dem Moment hat das Kind fürchterlich angefangen zu schreien und zu heulen und hat sich auf den Boden geschmissen und hat geheult wie sonst was. Und dann hat die Mutter ihn so reingetragen und dann hat sie ihn so getröstet und er so, ich wollte aber den Knopf drücken. Und dann hat Oh sie ihn die Mann. ganze Zeit getröstet und meinte so, oh, das ist doch nicht so schlimm, nächstes Mal darfst du den Knopf drücken. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und dachte so, nein, ich hätte ihn ja vorher fragen können, ob er nicht vielleicht drücken möchte. Aber mir war das ja auch nicht klar, dass er so gerne den Knopf drücken möchte. Aber es tat mir so leid irgendwie. Verständlich. Ja, kann man nichts machen. Aber jetzt weißt du fürs nächste Mal Bescheid, dass du vorher fragen kannst. Ja, jetzt frage ich immer alle Kinder, hey, möchtest du vielleicht einen Knopf drücken? Ja. Ja, das werde ich mir angewöhnen, dann muss ich mich nie wieder schlecht fühlen. Genau. Problem gelöst. Oh, und noch eine Frage. Wieso heißt unsere erste Episode eigentlich Episode 000? Weil sie kurz ist und wir können was anderes machen als Wer bin ich spielen. Ah, ich finde das gar nicht schlimm. Nee, finde ich auch nicht schlimm, aber es ist halt, ich dachte mir das so, wenn jetzt neue So Leute eine unseren Podcast anfangen Pilotfolge. und diese Pilotfolge hören, glaube ich nicht, dass sie unbedingt dabei bleiben. Hallo? Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Bist du diese nicht Folge ist dazu zufrieden? besser geeignet. An sich bin ich schon Echt? zufrieden, aber sie hat halt nicht besonders viel Inhalt und deswegen dachte ich, vielleicht Aber ist ich es fand so. die letzte witziger. Echt? Ja. Ich glaube, der Witz kommt jetzt gerade erst noch. Wieso kommt jetzt erst der Witz? Ich weiß nicht, wir lachen jetzt gerade auch viel mehr. Also, ich glaube, das ist jetzt Hä, gerade aber ich fand witziger. es letztes Mal ganz lustig, weil ich einfach keinen Bock hatte, aber du schon. Ja, Und deswegen dann ich finde es auch witzig, aber fand ich das ganz lustig ich fand es auch eigentlich. eigentlich ganz lustig, aber es ist halt nicht, es weiß ich nicht, es ist halt nicht viel Inhalt und so. Ich hatte auch dann keinen Bock, das länger zu machen, weil ich ja keinen Bock hatte. Ja, genau. Was heute ganz anders ist übrigens. Ja? Würde ich nochmal Da, gesagt das haben, freut mich ja. sehr. Das freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte auch einfach einen guten Tag. Ja, Cool. weil in Hamburg gibt es jetzt einen Laden und die haben nur glutenfreie Sachen. Also so Echt? Brötchen und Torten und Kuchen und Knäckebrot und Brot und so herzhafte Tarts und sowas. Ist super teuer, aber ey, das ist so gut. Und ich habe echt lange nichts Wohlschmeckendes mehr gegessen. Und da habe ich mir heute zwei Brötchen und ein Stück Torte geholt. Und es ist so, so, so schön, mal wieder was zu essen, was richtig gut schmeckt. Weil sonst, also am besten war das Brötchen. Nochmal, falls da jemand jetzt hingehen möchte. So Körnerbrötchen, super gut, kann ich sehr empfehlen. Ja, das war richtig, richtig lecker auf jeden Fall. Und da hatte ich auch dann direkt gute Laune. Verständlich, verständlich. Ist ein neuer Laden, oder wie? Ja, Okay. der ist direkt am Dammtor. Wie heißt der? Uff, keine Ahnung, Isabella oder so. Ah, alles klar. Ja, sehr cool. Freut mich. Ah, Mich auch. mir fällt gerade ein, wir haben noch Kommentare zum Antworten. Echt? Ja. Wow! Doch, Oh! bei unserer 0. Episode. Wo das? Wir haben einen Kommentar von Ikin. Aber den haben wir schon beantwortet. Ach so, du wolltest Nein, noch mal sagen? ja genau. Also Ah. nämlich in der letzten Folge hatten wir ja die Frage, ob man Taschenmesser in der Schule benutzen darf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir genau dazu gesagt haben, aber jedenfalls nichts Ich besonders Eindeutiges. wollte meinen Apfel in der Schule schneiden und habe mich gefragt, ob ich das wohl darf mit meinem Taschenmesser. Ja, so, und wir haben jetzt nämlich von Ikin einen Kommentar bekommen. Der geht so. Hey Leute, nicer Podcast. Zur Info, ein Messer gilt ab 12 cm Länge als Waffe und wenn du dein Taschenmesser beidhändig öffnen musst, ist auch alles im Lot. Das habe Paragraph ich nicht ganz 42a verstanden. Waffengesetz. Was hast du nicht verstanden? Also ich darf das jetzt nicht bei mir haben, wenn es größer als 12 cm ist. Und was ist jetzt mit, wenn ich es beidhändig öffnen muss? Dann darf ich es wahrscheinlich auch nicht. Ja, beidhändig Nein. bezieht sich, glaube ich, auf so Butterfly-Messer. Also, Ach so, beziehungsweise, die kann man also wenn einhändig ich's, öffnen. ja klar, okay, ja logisch, ja. Also wenn ich ein Messer einhändig öffnen kann, dann darf ich sie nicht haben. Genau. Dann danke für die Info. Ja, vielen Dank an Ekin. Was man jetzt halt noch fragen könnte. Ja, okay. Naja, da ist es halt noch offen, ob das jetzt in der Schule bei dir ein Problem wäre. Ja, in der Schule würde ich da immer eher vorsichtig sein, glaube ich. Ja, auch dass einem das nicht geklaut wird von irgendwelchen bösen SchülerInnen. Ja, oder dass irgendwie Alarm ausgelöst wird und direkt die ganze Schule evakuiert wird. Nee, das wäre echt ungünstig, ne? Ja. Aber jetzt bin ich eher in einer anderen Schule. Ach so, Oh, praktisch. habe ich dir schon mal erzählt, dass ich so rückwärts sprechen kann? Ich glaube ja, aber mach das doch gerne mal vor. Ja, mein Problem ist nämlich, dass ich das Gefühl habe, weil ich irgendwie keine Zeit mehr dazu habe, das zu machen, dass ich das gar nicht mehr kann. Oh, dann üben wir das jetzt mal. Ja. Okay. Also, ich sag dann aber nur die einzelnen Wörter einmal rückwärts und nicht den ganzen Satz, weil sonst ist es doof, wenn man Sachen direkt übersetzen möchte, ne? Wir können doch einfach mal unsere Willkommensnachrichten auf unserer Internetseite so übersetzen. Sag mir die mal, wie die sind. Guck doch nach. Aber dann kann ich sie ablesen. Ich Ich kann dachte. es ja aus dem Kopf. Ach so. Ja, aber Ach dann so, soll ich dir oder jetzt. wollen wir das da hinschreiben, oder wie? Nee, aber da einfach den ganzen Satz dann kannst du ihn, halt, kannst du Ja, halt ich den ganzen kann. Satz vorlesen, deswegen. Ja, ich kann auch den ganzen Satz von hinten sagen. Ach so. Du sag ihn mir einmal. Okay, also dein Satz wäre, bei uns gibt es Spiele, Spaß und Service, tob dich aus. Okay, es ist ziemlich lang, um ihn von hinten zu sagen. Also, tob dich aus. Surchet Boot. Was kam noch vor? Bei uns gibt es Spiele, Spaß und Service. Esifris, nu sabs, elabs, se te bik, snu ib. Sehr gut, sehr gut. Ich möchte es auch mal versuchen. Ja, warte, ich sag dir was. Nicht ablesen. Nee, ach so, ja. Ich mache die Seite einfach weg, aber. Okay, hey, schön, dass du da bist. Zip ad ut sat nösch yeah. Cool, sehr gut. Nice. Ja, aber das Schwierige ist eigentlich, finde ich, so längere, kompliziertere Wörter. Sowas wie Podcatcher. Nein. Was denn? Also ich hatte früher mal lange Zeit Probleme mit dem Wort Atomkraftwerk. Kräftfahrig-Motor. Ah, du bist gar nicht schlecht. Aber was heißt Datenschutzerklärung? Gnurel Gretuschnetzabd. Sehr gut. Du bist ein richtiges Naturtalent. Ja, denke ich auch. Ich mache das schon sehr gut. Kannst du dir ein richtig schweres Wort ausdenken? Ich surf mal gerade im Internet. Bezüglich eines schweren Wortes? Ja, bezüglich eines Waffengesetzverordnung. Gnundrogilfstesignefav. Boah, das ging echt schnell. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das ist ja das Ding, ne? Also, dass man das auch direkt wissen muss und das gar nicht extra lesen muss. Ich weiß noch, ich habe noch ein Wort. Abi-Entlassungsfeier. Halfs knusalt nie über. Okay, das war... Aber weißt du... Das sind nicht so schwere Wörter, ne? Ja, die sind halt nicht so schwer, wenn sie aus einfachen Wörtern zusammengesetzt sind. Ja. Schwer sind sie dann, wenn sie lang sind, aber nicht aus zerlegbaren Wörtern zusammengesetzt sind. Ich guck gerade mal nach einem anderen Wort. Oh, ich hatte letztens eins und ich bin nicht drauf gekommen. Das war voll schwer. Ich bin jetzt gerade im lineare Algebra-Buch unterwegs. Geh mal auf die hinteren Seiten noch. Da, wo es schwieriger wird. Ja. Okay. Determinantenformel. Limruf nitna nimretet. Ja. Algorithmus. Sumtir oglach. Ja. Okay. Ich glaube, wir suchen uns ein anderes Thema jetzt, oder? Ja, ist jetzt auch vorbei. Ist jetzt, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mit dem Witz. Ist jetzt vorbei. Welcher Witz? Ich fand es eigentlich nur einfach spaßig, aber... Mit dem Späßchen ist jetzt vorbei. Ja. Oh, ich habe jetzt übrigens auch so ein Salzwasser-Schnupfenspray, ne? Das ist ja der Hammer. Nicht wahr? Finde ich mein Thema Beauty und Healthy. Ja, Gesundheit, meine ich. Also ob das so super gesund ist, weiß ich gar nicht. Nein. Ich weiß nicht. Also es gibt ja das bei Nasenspray, dass man sich dran gewöhnt. Vielleicht ist das bei sowas auch so ein bisschen so. Nee, das ist bei sowas ja eigentlich gerade nicht so. Deshalb benutzt man das doch. Ja, aber vielleicht halt doch so, wie sich deine Haut auch an so Fettcreme gewöhnt. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe das teilweise schon echt lange benutzt und dann konnte ich einfach aufhören. Okay, na dann ist gut. Ich hatte da noch nie einen Gewöhnungseffekt. Mhm. Dann ist es ja wirklich praktisch. Na? Nee, also ich bin auch an sich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. So eins mit Eukalyptus noch. Das, schön. Ja. Ich hatte auch immer eins mit so, noch so Bepanthen oder so. Panthenol, oder? Heißt das so? Dexpanthenol gibt's ja. Ja. Glaube ich. Das ist, also ja, das ist der Wirkstoff, der auch in Bepanthen drin ist. Ja. Ja. Das meine ich. Das ist gut. Ja, denn, worüber redet man noch so? Hast du jetzt Ferien? Ich habe keine Ferien. Oh. Weil bei uns sind ja nächste Woche, es sind eine Woche Schulferien und wir haben von der Uni aus in 3 Wochen eine Woche Ferien. Aha. Ja. Das ist cool. Finde ich ein bisschen ärgerlich, weil jetzt kann ich zum Beispiel nicht mit meiner Familie wegfahren. Mhm. Und wenn ich dann frei habe, habe ich trotzdem mein Schulpraktikum, weil die Schule ja an der Zeit keine Ferien hat. Und das finde ich auch nicht so gut gelöst. Nee, stimmt. Das ist ungünstig. Ja. Aber dafür habe ich jetzt eine Woche lang ohne Schulpraktikum. Also nächste Woche. Ist das dann auch angenehm? Freust du dich schon drauf? Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, das nicht zu haben, ja. Verstehe. Ja, cool. Ja, sonst lass uns doch einfach mal überlegen, was wir noch so für Themen für nächste Podcast-Folgen haben können. Ja, vielleicht auch mal. Ja. Also, ja, genau, was du auch sagen wolltest, wollte ich auch sagen. Also, dass wir das vielleicht auch mal für unsere HörerInnen öffnen können. Schreibt's in die Kommentare. Ich verlinke euch das hier nochmal. Ja, einfach. Freue ich mich. Einfach unter den Episoden-Post in unserem Blog. Oh, ist schon wieder mein Telefon. Ja, aber dann lass uns doch trotzdem auch selber mal was überlegen. Also ich hatte Bock, mal so ein Hörspiel zu machen. Wo wir vorher eine Geschichte schreiben und die dann so versprechen? Genau. Oh, das ist cool. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber hätte ich auf jeden Fall Bock zu. Ja, ich bin's bei dir. Und sonst, ich weiß nicht, in unserem coolen Themendokument steht Bikes als nächste Überschrift. Ja, die wollte ich löschen. Wie sind wir darauf eigentlich nochmal gekommen? Weil ich dachte, das ist genauso uninteressant, wenn wir über Motorräder reden, als wie wenn wir über Beauty reden, weil wir mit beiden Themen nicht viel am Hut haben. Ach so, sonst lass uns doch jetzt einfach kurz mal über Motorräder reden. Hast du ein Motorrad? Nee, du? Ich auch nicht. Ja, gut, aber, dass wir immer drüber geredet haben. Ja. Habe ich dir erzählt, dass mein Fahrrad geklaut wurde? Nein. Oh. Ja. Als du in der Donaubahn warst, nackt? Nein, ich war auch gar nicht nackt in der Donaubahn, aber bei uns vor der Tür einfach. War es angeschlossen? Ja, aber das Schloss war auch nicht so gut. Ist auch schon ein bisschen auseinandergefallen, also naja. Ja, also jedenfalls habe ich jetzt gerade gar kein Bike mehr. Darauf wollte ich nur hinaus. Nicht mal ein nicht motorisiertes. Ja. Ja, das ist natürlich echt schade. Ja, es ist ärgerlich, weil jetzt kann ich nicht mehr so gut an die Donau fahren auch. Ja, zum Nacktbaden, ne? Ja, oder auch zum Angezogenbaden, was auch immer man möchte. Ich möchte nur das Gerücht streuen. Ja, von mir aus. Naja, da ist man dann ja auch ganz frei, ob man jetzt nackt oder angezogen badet. Das stimmt. Oder ich habe auch voll Lust, immer wieder baden zu gehen, aber ich finde, es ergibt sich immer nicht. Man muss das einfach machen. Ja. Du musst einfach irgendwo ans Wasser fahren und da einfach mal reingehen. Ja, aber meistens finde ich es auch nervig, weil ich ja eine Brille habe und dann, wenn ich die abnehme, sehe ich echt überhaupt nichts. Mhm. Und wenn ich dann im Meer bin oder so, sehe ich auch nicht, wo ich hintrete. Und ich war schon mal im Meer baden mit meiner Familie. Dann habe ich meine Familie verloren. Und dann wurde ich so 100 Meter weiter irgendwo angespült, weil es war so ein bisschen Strömung. Und ich hab die nicht mehr gesehen und ich war voll verzweifelt. Und dann war ich voll weit weg und ich hatte keine Brille auf. Und ich hab die nicht gesehen. Oh ja, und das ist schlimm. Was mir noch passiert ist, als ich meine Brille nicht auf hatte, auch eine doofe Story, da waren wir auf Klassenreise. Und ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und saß dann morgens so mit Schlafanzug und ohne Brille irgendwie bei uns im Aufenthaltsraum. Und dann hatte unsere Lehrerin schon so durchgezählt, weil wir waren dann so auf so einem Boot auf dem Eisenmeer. Und wir wollten weiterfahren. Und dann dachte ich mir so, weil meine Freundin meinte, die Toiletten da wären so gut. Da bin ich nochmal an Land gegangen und wollte nochmal auf die Toilette gehen. War ich dann auch, waren gute Toiletten. Und als ich wieder rauskam, sah es irgendwie anders aus. Aber ich kann es auch nicht so richtig sagen, weil ich hätte meine Brille ja nicht auf. Und dann bin ich da erstmal über die ganzen Boote geirrt, so halb blind, weil ich es ja auch dann nicht unterscheiden kann ohne Brille. Bis mir dann aufgefallen ist, dass unser Boot weg war. Ja, und dann musste ich irgendwie zum Hafenmeister finden. Und dann hat der da unser Boot angerufen und dann sind die wieder zurückgekommen und haben mich wieder eingesammelt. Ja, das war echt eine traurige Story. Und die waren mir auch alle richtig böse, weil das war der Tag, an dem wir wieder zurückfahren sollten. Und abends lief WM und die wollten halt unbedingt WM gucken und dann kamen wir halt zu spät. Oh Mann. Krasse Story auf jeden Fall. War das in der 8. Klasse? Nee, in der 10. Ich war 16. Nein, ich glaube, ich war sogar 17. Okay. Auf jeden Fall nicht mehr so klein. Ja, aber coole Story. Wenn ich kleiner gewesen wäre, wäre es weniger peinlich. Mhm. Aber ich bin auch ein bisschen böse auf meine Klasse, weil niemand gemerkt hat, dass ich nicht da bin. Aber bist du dann ohne Brille da die ganze Zeit rumgelaufen? Ja, ich hatte die nicht auf. Weil ich kam gerade so, weiß nicht, so halb aus dem, also ich war nicht so im Bett, aber ich lag irgendwo rum und dann hatte ich die nicht auf. Oh. Ja. Oh dear, oh dear. Ja. So ist es. Aber ich habe gerade erfahren, ich war nämlich heute beim Optiker, weil ich eine neue Brille brauche. Und dann haben die mir ein paar Kontaktlinsen geschenkt, damit ich mich mit der Brille auch sehen kann. Weil sonst ist es halt super doof, wenn man die abnimmt und dann eine neue aufsetzt. Dann kann man sich halt mit der überhaupt nicht sehen, weil man ja dann nichts mehr sieht. Ja. Ja, deshalb haben die mir einfach ein paar Kontaktlinsen geschenkt. Das ist ja lieb. Ja. Und vor allem in meiner Stärke, die sie neu ermittelt haben, jetzt sehe ich richtig scharf. Nice. Ja. Hab mich auch gefreut. Sollen wir uns eigentlich eine Facebook-Seite machen? Oh Gott. Auch noch? Wir sind doch schon richtig präsent. Wir sind eigentlich überhaupt nicht präsent. Oh, ich habe das Gefühl, jeder kennt uns schon. Wir sind voll präsent. Ja, aber wir sind halt nicht in Social Media. Wir bräuchten eigentlich einen Twitter-Account und Facebook auch. Ja, dann mach das doch mal. Aber ich möchte das nicht führen. Wir können das einfach beide führen. Aber ich bin da überhaupt nicht into. Bestimmt mache ich Twitter kaputt, wenn ich da den Account führen soll. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ob man irgendwie zu zweit so einen Account haben kann, aber könnte ja, ich klar. mir gut vorstellen. Wir haben auch für die, wir haben auch so einen Instagram-Account mit 10 Leuten oder so. Klappt auch gut. Okay. Ja, dann sollten wir das mal machen. Ups. So, und jetzt, wo wir diese zweite oder beziehungsweise erste Folge haben, können wir uns auch endlich trauen, mal unseren Podcast wirklich auf Facebook zu teilen und so. Das habe ich mich vorher auch nicht getraut, dass das so alle sehen, wenn noch, weil, also einfach auch, weil, wenn man jetzt so eine kurze Folge hat, die noch nicht so super spannend ist, nur so ein bisschen witzig. Hey, ich fand die letzte viel spannender als diese hier. Echt? Ja, postet's in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Die letzte Folge im Vergleich zu dieser. Ja, das wäre wirklich mal interessant. Vielleicht, oh, das wäre. Und Verbesserungsvorschläge auch gerne, Themen, über die wir mal reden sollen. Ja. So eine Umfrage. Also, ich finde, da geht noch einiges. Ja. Nein, auf jeden Fall, mein Gedankengang war halt der, jetzt mal, ohne jetzt zu diskutieren, ob die Folge tatsächlich nicht so interessant war. Ich dachte das zumindest, und dann war mein Gedanke dabei, wenn wir jetzt diesen Podcast mit der uninteressanteren Folge schon so pushen, dann abonnieren ihn nicht so viele Leute, wie wenn wir schon was Spannenderes haben. Und deswegen dachte ich, dann warten wir lieber noch, bis wir die zweite oder erste Folge haben. Okay. War so mein Gedanke. Aber wenn wir die jetzt haben, dann können wir das easy machen. Hast du den Telegram-Channel eigentlich gesehen? Nein, was ist das? Ich habe so einen Telegram-Channel gemacht, als auch eine Möglichkeit, uns zu abonnieren. Oh Gott, ich habe kein Telegram. Hast du gar nicht? Ach, deswegen. Ja. Ich habe dich dann nämlich hinzugefügt, aber du hast das gar nicht gesehen. Ich hatte mal so alle möglichen Nachrichten-Apps und dann habe ich sie wieder gelöscht, weil mir eh alle nur bei WhatsApp schreiben. Ah, verstehe. Ja, okay. Also man kann uns jedenfalls bei Telegram auch abonnieren. Müsst ihr einfach mal auf unsere Internetseite gucken, da ist ein Telegram-Link. Und auch von allen anderen möglichen Internetseiten. Nee, es gibt eigentlich nur zwei andere Möglichkeiten, uns zu abonnieren. Ah, schon mal einige. Bis jetzt. Also einmal halt einfach im Podcatcher über unseren Feed. Und das zweite wäre über dieses Web-Push. Also, dass man im Browser so Benachrichtigungen bekommt, das ist relativ neu. Das mache ich sofort, nachdem wir aufgelegt haben. Ja, das ist auch eine echt gute Möglichkeit. Ja, damit ich auch mal direkt mitkriege, wenn eine neue Folge online geht. Genau, das muss man nämlich auch, damit man gleich der erste oder die zweite sein kann, um da zu kommentieren. Ja. Vielleicht auch als drittes noch. Mein lieber Jonas. Was geht ab? Ich sag's irgendwie noch, weil ich krieg jetzt gleich noch Besuch. Mhm. Und dann müsste ich nochmal die... Naja, ich muss ja noch ein bisschen aufräumen. Verstehe ich gut. Verstehst, was ich meine. Verstehe ich sehr gut. Dann wünsche ich mal viel Spaß dabei. Danke. Es wird nett. Genau. Fassen wir einfach mal kurz zusammen alles, was wir jetzt in Interaktion von euch haben wollen. Erstens wollen wir von euch wissen, was wir so Cooles an Themen besprechen können, weil wir sind ja so interessante Leute und was wollt ihr von uns wissen? Und wie ihr heißt, was eure Lieblingsfarbe ist, wie genau. alt ihr seid, welche Haarfarbe ihr habt. Ja, und was halt sonst noch so Interessantes, ne? Genau. Das wollen wir alles von euch wissen. Ja, dann, was war das für mit der Umfrage oder so? Ach ja. Welche besser ist und was man noch mit reinnehmen kann. Genau. Ja, sagt uns vielleicht auch gerne einfach mal, was ihr so an dem Podcast am besten findet, ob ihr jetzt Wer bin ich am besten findet oder jetzt so das spezielle Thema, wie jetzt in diesem Fall Beauty oder einfach so das Labern, damit wir das vielleicht auch ein bisschen anpassen können. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ja. Vielleicht wollt ihr auch noch mehr Spiele. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für noch andere Spiele, die wir spielen können. Oh ja. Ist alles möglich. Nichts ist unmöglich, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Korrekt. Ja, also kommentiert das gerne auf unserer Internetseite kj-und-j.ga. Lest vorher die Datenschutzerklärung. Aber das müsst ihr eh, wenn ihr auf die Seite geht. Also keine Ihr könnt uns auch eine private Nachricht sonst schicken. Genau, eine private Nachricht geht auch über die Internetseite. Über das Kontaktprotokoll. Oder auch per E-Mail. Und auch verschlüsselt. Also bis jetzt könnt ihr noch nicht verschlüsseln, aber im Laufe des Abends werde ich da noch einen Schlüssel hochstellen. Cool. So, ja. Darf ich mich dann verabschieden? Oder können wir uns verabschieden? Ja, noch was. Abonniert uns, würde ich nur sagen. Wie gerade gesagt, abonniert uns über einen Podcatcher. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, weil es so an der Quelle des Ganzen ist. Andere Möglichkeit ist halt Telegram. Dann kriegt ihr auch Nachrichten über neue Posts oder über Webpush. Und wir schauen, glaube ich, mal, dass wir auch bei iTunes drin sind. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wie man das macht. Das muss man nochmal gucken. Und Spotify und Amazon Prime und auf Facebook kann man uns bestimmt auch bald mal anhören. Ja. Und in der WhatsApp Story. In der WhatsApp Story? Ja, klar. Nee, überall. Überall, wo man hören kann, kann man uns hören. Okay. Ja, müsste man denn mal sehen, aber ja. Nein, Omi macht nur Spaß. Okay, also besucht uns auf kj-und-ga. Nein, das war falsch. Ich sag's nochmal. Ich sag's nochmal, falls ihr es bis jetzt noch nicht gehört haben solltet. kj-und-j.ga. Ja? Genau. Sprich weiter. Dankeschön. Ja, besucht uns da und das war's, würde ich sagen. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder gute Nacht. Wünsche ich ebenfalls. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.